eher still. Und jeden Morgen esse ich ein Brot mit Tomaten, Tomaten sind rot. Ich sammle Kronkorken ein und heb sie auch bei mir daheim. Ich habe Spaß, sie alle zu zählen. Ein anderes Leben würde ich niemals wählen. Oh, oh, oh, oh, oh. Bin da meist im Dating-Chat, lern Frauen kennen von daheim. Ich lad sie zum Essen ein, sie kommen dann zu mir nach Haus. Gutes Besteck hol ich dann raus, von Frauen krieg ich nie genug. Ich ess sie auf, sie schmecken gut. Oh, oh, oh, oh. Und BH, wär gern ein kleines Mädchen, genau wie mein Papa.